hängt in einer Kneipe und trinken ein paar Bier. Wir wollen Spaß genießen, nur deshalb sind wir hier. Da gibt es nicht die Ziele, auf der dicht aus der Hinein. Er schreit zum Hören, schreit das Fernsehen ein. Er aus dem Fernseher brüllt, heute ist was passiert. Ein Schläfer ist gern explodiert. Die Kneipe ist außer Rand und Band. Herr Kreuzberg steht komplett in Brand. Durch das Land, das Grauen ist perfekt. Der Staatsschutz macht sich auf die Suche, wo haben sie sich versteckt? Doch die Fundamentalisten, sie haben viel Geduld. Und wir stecken einfach weiter und meinen selber Schuld. Wir aus dem Fernseher brüllt, heute ist was passiert. Ein Schläfer ist gern explodiert. Die Kneipe ist außer Rand und Band. Ganz Kreuzberg steht komplett in Brand. Warum sowas geschieht? Man braucht sich gar nicht wundern bei dieser Politik. Das Beste ist, man trinkt ein Bierchen und lässt das ganze Pack. Mal sehen, wer zuerst fällt, was nimmt Beine auf den Sack. Wir aus dem Fernseher brüllt, heute ist was passiert. Ein Schläfer ist gern explodiert.